unbekannte Ferne. Und den Platz verlassen, ließ die Wanne verschwinde still. Und auch wenn du mich siehst, so heißt es noch gar nicht, vielleicht bin ich nicht da. Und bin ich nicht hier, vielleicht bin ich längst bei dir. Das sind Bands wie die Dächer der Häuser und bekannte Berne. Und den Platz verlassen, ließ die Wanne verschwinde still. Und auch wenn du mich siehst, so heißt es noch gar